Oberstleutnant Glenn stand im Kontrollzentrum in Cap Canaveral in direkter Sprechverbindung mit Korvettenkapitän Carpenter. Auf Anweisung des Kontrollzentrums steuerte Carpenter bei der dritten Erdumkreisung die Aurora 7 ausschließlich durch Handbedienung, da der Treibstoff für die automatische Lenkung des Raumschiffes knapp geworden war. In seiner Kapsel hatte der Astronaut zahlreiche Messungen und Beobachtungen vorzunehmen. Im Verlauf der zweiten Erdumkreisung nahm er eine kleine Mahlzeit an. Um 18.18 Uhr mitteleuropäischer Zeit wurde er angewiesen, mit dem Landemanöver zu beginnen und die Rückstoßraketen zu zünden. Die Nachricht von dem erfolgreichen zweiten bemannten Weltraumflug um die Erde hat in den Vereinigten Staaten große Genugtuung ausgelöst. In New York ließen zahlreiche Menschen vor Freude Papier und Konfetti von den Wolkenkratzern regnen. Präsident Kennedy verfolgte wie schon bei Glenns Flug die Weltraumfahrt Carpenters am Fernsehschirm. Mit seiner dreifachen Erdumkreisung haben die Vereinigten Staaten jetzt in der Zahl der großen bemannten Weltraumversuche mit der Sowjetunion gleichgezogen. Zur Vorbereitung hatten die Astronauten Shepard und Grissom im Mai und Juli 1961 außerdem ballistische Raumflüge unternommen. Solowjow, gegen den Feuerüberfall der Volkspolizei auf einen schwimmenden Flüchtling und auf Angehörige der Westberliner Polizei, scharf protestiert. In seinem Brief an Solowjow bezieht sich Dunbar auf die Flucht des 15-jährigen Schülers durch den Spandauer Schifffahrtskanal. Der britische Stadtkommandant macht die sowjetischen Behörden für das nach seinen Worten unverantwortliche und verbrecherische Verhalten der sowjetzonalen Volkspolizei verantwortlich und verlangt eine Bestrafung der Schuldigen. In dem britischen Protest heißt es im Einzelnen, eine sorgfältige Prüfung der Berichte über den Zwischenfall lasse keinen Zweifel daran, dass uniformierte Ostberliner Grenzposten vorsätzlich das Feuer auf Westberliner Polizei eröffneten und dass ihre Schüsse in den britischen Sektor gezielt waren. Die Westberliner Polizei habe sich beispielhaft diszipliniert und außerordentlich beherrscht verhalten. Schließlich habe sie sich gezwungen gesehen, das Feuer zu erwidern, um sich selbst und das Leben und das Eigentum von Westberliner Bürgern zu schützen. Abschließend fordert General Dunbar den sowjetischen Stadtkommandanten auf, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht wieder zu derartigen Zwischenfällen kommt. Von den Zonenbehörden ist die Flucht des Schülers aus Ost-Berlin im Zusammenhang mit dem gestrigen Zwischenfall heute erstmals erwähnt worden. In einer Verlautbarung des Zoneninnenministeriums wird erklärt, eine unbekannte männliche Person habe gewaltsam die Staatsgrenze der DDR verletzt. Im selben Augenblick, so behauptet das Zoneninnenministerium weiter, sei von Westberliner Seite gezieltes Feuer eröffnet worden. Der geflüchtete 15-jährige Junge schwebt nach Auskunft der Ärzte noch immer in Lebensgefahr. Dem bei dem Schusswechsel an der Sektorengrenze tödlich getroffenen östlichen Grenzposten sowie einem zweiten, der Verletzungen davon trug, wurden heute von Zoneninnenminister Maron hohe Orden verliehen. Am zweiten Tage seines Berlin-Aufenthaltes stattete der Präsident der Republik Zypern, Erzbischof Makarios, heute Mittag auf seinen eigenen Wunsch dem geflüchteten, schwerverletzten Schüler aus der Sowjetzone im Krankenhaus Moabit einen kurzen Besuch ab. Zuvor hatte Makarios in Begleitung von Wirtschaftssenator Schiller einen großen Westberliner Industriebetrieb besichtigt.